Dann begrüße ich euch ganz herzlich zur Eröffnungsveranstaltung der diesjährigen Reihe von Kunst, Spektakel und Revolution. Das heißt, ich begrüße alle, die den Weg hier in diese Big Blue Button Konferenz gefunden haben und freue mich, dass es inzwischen schon 89 Zuschauer und Zuschauerinnen sind, so viel wie wir sonst bei den Veranstaltungen in Weimar nicht gehabt haben. Und ich begrüße aber auch alle, die über den Stream von Bauhaus FM und die bei Radio Angresi in Bremen zuhören. Die Kollegen von Bauhaus FM und Radio Angresi haben sich freundlicherweise bereit erklärt, diese Veranstaltung parallel zu übertragen. Und außerdem begrüße ich ganz herzlich Ralf Hoffrogge, der heute über Kommunismus als Massenbewegung in der Weimarer Republik sprechen wird. Hallo. Mein Name ist Lukas Hohlfeld und bevor ich was zur Veranstaltungsreihe und zu den Beteiligten und auch zum Vortragenden sage, will ich zunächst was zu den Rahmenbedingungen hier in dieser Konferenz sagen. Wir nutzen hier das Tool Big Blue Button, das uns so mit als stabilste Methode erschien, so eine Veranstaltung Corona-bedingt online durchzuführen. Wir haben hier diesen Konferenzraum so eingestellt, dass jeder, der den Raum betritt, zunächst erstmal stumm gestellt ist. Ich würde euch auch bitten, diese Stummstellung während des Vortrags von Ralf beizubehalten, damit wir zunächst erstmal eben diesen Ausführungen folgen können und wir euch dann unmuten könnt, um dann später in der Diskussion teilzuhaben. Dazu würde ich dann später noch was sagen. Und ich würde euch auch bitten, davon abzusehen, genau die sozusagen die Videoübertragung anzumachen, weil das erfahrungsgemäß auch so eine Verbindung ins insgesamt so ein bisschen schlechter macht, wenn alle sozusagen mit Videos zu sehen sind. Genau, Ralf hatte sich entschieden, quasi seine Videofunktion zu aktivieren, um das auch so ein bisschen persönlich zu halten, diesen Vortrag. Und ich vermute, dass es insgesamt so ist, dass die Qualität wahrscheinlich eher so auf Mittelwelle-Level ist. Falls sich hier rasant was tun sollte und irgendwas abbricht oder der Sound so ist, dass ihr denkt, das hat auf jeden Fall nicht mit eurer Internetverbindung zu tun, dann gebt doch eine kurze Notiz in den Chat und dann versuchen wir das zu heben, wenn es irgendwie möglich ist. Jetzt zur Veranstaltungsreihe. Die Reihe Kunst, Spektakel und Revolution findet seit 2009 regelmäßig in der ACC-Galerie Weimar statt. Jedes Mal mit einem anderen thematischen Fokus. Und diese Reihe ist eine Kooperation des Bildungskollektivs BIKO e.V. mit der ACC-Galerie Weimar und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. Und ich will mich an der Stelle auch ganz ausdrücklich dafür bedanken, dass sowohl die ACC-Galerie als auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung in dieser Ausnahmesituation an der Veranstaltungsreihe festgehalten haben und eben auch nach experimentellen Lösungen gesucht haben und das eben auch mit ermöglichen, dass diese Veranstaltung also auf diesem Wege hier heute stattfinden kann. Also ganz herzliche Grüße nach Weimar und nach Erfurt. Ich befinde mich hier im Tonstudio von Radio Korax und Ralf befindet sich in Berlin. Ich hatte es schon gesagt, die Veranstaltungsreihe Kunst, Spektakel und Revolution findet seit 2009 regelmäßig in der ACC-Galerie Weimar statt. Damit verbunden ist aber auch eine Publikationsreihe, ein Magazin, das denselben Titel trägt. Und auch darauf will ich vorab kurz hinweisen. Gerade ist nämlich die 7. Ausgabe dieses KSR-Magazins erschienen. Thema dieser 9. Ausgabe ist Dunkelheit und Schwarz in der Kultur. Das sind insgesamt 12 Texte und ich kann es wärmst empfehlen, sich dieses Heft zu bestellen. Wir liefern auch in der Corona-Krise. Und ich werde am Ende hier im Chat auch dann nochmal Notizen reinschreiben, was die Bezugsmöglichkeiten sind. Die Veranstaltungsreihe Kunst, Spektakel und Revolution hat im Jahr 2009 zuerst mit einer Auseinandersetzung mit den historischen Avantgarde-Bewegungen der Kunst begonnen. Das heißt mit Surrealismus, Konstruktivismus, Dadaismus, mit den Situationisten, die vielleicht so ein Endpunkt dieser Entwicklung der Avantgarde sind und mit anderen. Und seitdem kreist diese Reihe immer wieder um verschiedene Aspekte des Verhältnisses von Ästhetik und Gesellschaftskritik. Es geht um den Zusammenhang von Kunstgeschichte und Revolutionsgeschichte. Verschiedene Fragen der Ästhetik wurden behandelt. Es gab einen Ausflug ins 19. Jahrhundert und es gab verwandte Themen. Das ist jetzt die 9. Veranstaltungsreihe. In diesem Jahr kehren wir in der Auseinandersetzung gewissermaßen an den Ausgangspunkt zurück. Das heißt, mit der Weimarer Republik fokussieren wir erneut genau den Zeitraum, in dem die Kunstavantgarden zu wirken begannen. In diesem Jahr ist der Fokus allerdings näher auch auf die Geschichte der kommunistischen Bewegung selber gerichtet. Im Zuge der nächsten Veranstaltung werden uns einzelne Personen beschäftigen, Wieland Herzfelde und der Malik Verlag, Franz Jung, der auch im Malik Verlag veröffentlicht hat, Else Lasker Schüler, die mit ihrem Roman Malik namengebend für den Malik Verlag gewesen ist. Franz Pfemfert, Expressionist, Anarchosyndikalist und Herausgeber der Zeitschrift Die Aktion. Die zeitweilige KPD-Führerin Ruth Fischer und die Marxistin, Feministin und Kunsttheoretikerin Lou Merten. Die Dichterin Else Lasker Schüler fällt in dieser Aufzählung von diesen Personen vielleicht so ein bisschen heraus, aber ansonsten verbindet die genannten Personen, dass sie innerhalb der kommunistischen Bewegung der Weimarer Republik zur linken Opposition innerhalb der Bewegung gehört haben. Das heißt, mit dieser Veranstaltungsreihe sollen vielleicht besonders zwei Dinge deutlich werden. Zum einen, Kommunismus in der Weimarer Republik, das ist kein einheitlicher monolithischer Block gewesen, sondern es ist eine Bewegung, die widersprüchlich verlaufen ist und in der unterschiedliche Fraktionen miteinander gerungen haben, zum Teil sehr hart miteinander gerungen haben. Wenn man diese Widersprüchlichkeit in den Blick nimmt, das ist vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, die mit so einer Reihe verbunden ist, dann ist es vielleicht auch eine Korrektur zu bestimmten vorherrschenden Geschichtsbildern über Kommunismus und über die Weimarer Republik. Es soll auch Gedankenfutter sein für die eigene Theoriebildung und für die Kritik der gegenwärtigen Verhältnisse. Zum anderen, gerade die radikale Linke in der Weimarer Republik war oft auch mit ästhetischen Debatten verbunden. Viele von den Personen, die ich eben genannt habe, waren entweder selber Literaten, Schriftsteller oder Künstler oder haben sich an den Debatten um die Kunst beteiligt. Besonders der Expressionismus sticht hier bei den genannten Personen als vielleicht so ein bisschen verbindendes Element hervor. Expressionismus, über den später ja auch in der kommunistischen Bewegung mitunter sehr heftig gestritten worden ist. Unseres Erachtens ist dieses Verhältnis der radikalen Linken zur Kunst besonders interessant. Daher also der Untertitel der diesjährigen Reihe Radikale Kunst und radikale Linke in der Weimarer Republik. Jetzt aber endlich zum Vortrag heute Abend und damit will ich auch meine Ausführungen hier gleich beenden. Es erschien uns sinnvoll, die Reihe mit einem Vortrag zu beginnen, in dem zunächst erstmal ein allgemeinerer Überblick über den Kommunismus in der Weimarer Republik gegeben wird. Und dazu schien uns kaum einer so gut geeignet wie Ralf Hofrogge. Ich will ihn hier kurz vorstellen. Ralf Hofrogge ist Historiker, er lebt in Berlin und arbeitet an der Ruhr-Universität in Bochum. Und eigentlich ist die Kommunismusforschung, Gewerkschaftsforschung auch Schwerpunktthema von seiner Arbeit, um nur so ein paar Stichworte zu nennen. Er hat ein wichtiges Buch über den revolutionären Obmann Richard Müller geschrieben, der Mann hinter der Novemberrevolution. Und seine Dissertation hat er über den jüdischen linken Kommunisten Werner Scholem geschrieben. Er ist auch Teil der Redaktion der Zeitschrift Arbeit, Bewegung, Geschichte und zurzeit ist er dabei, seine Habilitation zu schreiben. Entscheidend für unsere Anfrage an Ralf Hofrogge ist ein Sammelband gewesen, den er zusammen mit dem britischen Historiker Norman Laporte herausgegeben hat. Weimar Communism as Mass Movement 1918 bis 1933, ein Buch, das ich auch sehr empfehlen kann. So viel vielleicht zur Vorstellung. Ralf, ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, auch in diesem experimentellen Rahmen hier teilzunehmen. Und freue mich auf den Vortrag und die Diskussion und übergebe dir das Wort. Ja, ich bedanke mich erstmal für die Einladung und auch ich bedanke mich, dass ihr dran festgehalten habt. Ich freue mich, dass ich endlich meine Kamera an den Start gekriegt habe nach 3 Wochen Corona-Krise. Bin ich diesem Ding Herr geworden, sodass ihr auch mein schönes Homeoffice hier im Gegenlicht betrachten könnt. Die Weimarer KPD wird heute mein Thema sein und ich gehe am besten gleich rein in den Vortrag, den ich in 4 Teile geteilt habe für euch. Denn die Weimarer KPD hat in 12 Jahren, hat sie ja nur Bestand gehabt von 1919 bis 1933, zum Verbot, einiges durchgemacht, sich mehrfach gehäutet und es gibt mehrere gegenläufige Trends innerhalb dieser Partei, die man verstehen muss, um zu wissen, was da eigentlich losgeht und was für eine Dynamik da am Werk ist. Die 4 Teile, über die ich reden möchte, oder die 4 Phasen des Weimarer Kommunismus sind erstens die Gründungsphase 1919. Die KPD ist gegründet worden am 1. Januar 1919 zum neuen Jahr und das erste Jahr war ein sehr turbulentes Jahr, in dem viel passiert ist und die Partei sich erstmal sozusagen besinnen musste. Dann gab es die 2. Phase, die habe ich genannt, nachholende Revolution, 1920 bis 1923. Da sagt der Titel schon, worum es geht. Die KPD versucht, die Novemberrevolution, die ja 1920 geendet hat, mehr oder weniger, neu anzufachen und mit dem Kommunismus auf revolutionären Wege einzuführen, scheitert damit krachend. Und das leitet in die dritte Phase ein, die ich genannt habe, Stabilisierung und Stalinisierung. Eine Phase, in der einerseits die Wirtschaft in Deutschland sich stabilisiert, also die Legende von den goldenen 20er Jahren basiert im Prinzip auf diesen vier Jahren, 1924 bis 28, in der aber auch die Partei ein bisschen stabiler ist, weniger oft verboten ist, weniger durcheinander Mitglieder gewinnt, aber indem die Partei gleichzeitig ihre autoritäre Wende durchmacht und am Ende Stalin in die Hände fällt, mehr oder weniger. Also eine sehr widersprüchliche Periode. Stalinisierung, Stabilisierung 1924 bis 28. Dann der vierte Teil, den kann man nennen Klasse gegen Klasse, wird in der Literatur oft auch ultralinke Phase genannt oder im Englischen Third Period, geht von 1928 bis 1933 und das ist die Endphase der Weimarer Republik, die Phase erbitterter Grabenkämpfe zwischen KPD und Sozialdemokratie, deren lachender Dritter am Ende die NSDAP ist und das traurige Ende ist die faschistische Machtübernahme in Deutschland. Nochmal ganz kurz, worüber reden wir? KPD Gründungsphase 1919, die nachholende Revolution. Zweite Phase 1920 bis 1923, dritte Phase Stabilisierung und Stalinisierung 1924 bis 1928 und die vierte Phase Klasse gegen Klasse 1928 bis 1933. In diesen vier Phasen gibt es zwei widerstreitende Tendenzen im Weimarer Kommunismus. Die Tendenzen überlappen sich, sind aber nicht deckungsgleich. Eine Tendenz ist die linksradikale Strömung innerhalb der KPD versus eine Taktik der Einheitsfront. Also die linksradikale Phase ist glasklar Revolution, irgendwas anderes kann es nicht geben. Man muss halt organisieren und irgendwann zuschlagen oder den Reichstag stürmen, die Macht übernehmen. Einheitsfront ist ein etwas pessimistischer Ansatz, der davon ausgeht, dass die Revolution nicht morgen vor der Tür steht, davon ausgeht, dass langfristig Bündnisse geschmiedet werden müssen, dass in der Partei die Kommunisten erstmal mehr werden müssen, mehr Verankerung in den Betrieben bekommen und dann kann man zu einer Revolution übergehen. Beides steht sich nicht in dem Sinne nicht entgegen oder sind nicht Prinzipien wie Kommunismus und Konservatismus oder so, die sich ausschließen. Auch die Einheitsfront-Vertreterinnen sind natürlich, verstehen sich als Revolutionäre. Sie haben eben nur eine andere Taktik und ein anderes Verhältnis vor allen Dingen zur zweiten großen Arbeiterpartei, zur Sozialdemokratie, die sie nämlich irgendwie noch ins revolutionäre Lager mit hineinziehen wollen. Linksradikal versus Einheitsfront ist also die große taktische Dauerdebatte in der Weimarer KPD. Gleichzeitig gibt es einen anderen Widerspruch, der ist mit dem Begriff Stalinisierung ab 1925 zu benennen. Das ist die Phase, in der die KPD immer mehr Macht nach Moskau abgibt, immer weniger selbst entscheidet, immer weniger authentisch aus ihrer Mitgliedschaft heraus entscheidet, sondern letztlich ganz am Ende, also spätestens ab 1928, nur noch so ein außenpolitisches Vehikel der kommunistischen Internationale und damit Moskau und damit Stalins ist. Sie verliert also eigentlich den Charakter von einer eigenständigen, authentischen Arbeiterpartei und wird zu einer Abteilung. Dieser Prozess ist sehr widersprüchlich, geht über mehrere Jahre und die Fronten da sind verwickelt. Sie sind deshalb verwickelt, weil die zwei Tendenzen, linksradikal versus Einheitsfront und Stalinisierung, eben nicht deckungsgleich sind. Also man kann jetzt nicht sagen, alle Stalinisten sind Linksradikale oder alle Stalinisten sind Einheitsfrontler, sondern das ändert sich mehrfach. Man kann aber auch nicht sagen, alle Linksradikalen sind gute Demokraten, sondern im Gegenteil, es gibt eine Phase, in der die Linksradikalen die Partei total autoritär zurichten und alle Gegner rauswerfen. Auch an den Einzelpersonen, wenn man guckt, die berühmten Namen innerhalb der Partei, der berühmteste Vertreter der Einheitsfrontrichtung ist jemand, der heißt Heinrich Brandler, ist ein Schüler von Luxemburg auch. Der war jedoch Anfang der 20er Jahre ein Vertreter der Offensivtheorie, ein Vertreter von Putsch und Aufstand, also ein klassischer Linksradikaler. Und ändert also seine Meinung. Das kommt auch häufig vor. Es gibt eben in dieser Partei eine große Dynamik und die große Dynamik kommt daher, dass auch die Geschichte der Weimarer Republik sehr turbulent ist. Nochmal kurz zusammengefasst, 4 Phasen der Weimarer Republik, Gründung 1919, Nachholende Revolution bis 1923, Stabilisierung, Stalinisierung bis 1928, Klasse gegen Klasse oder auch ultralinke Phase 28 bis 33. 2 Tendenzen, die diese Phasen auch mal wieder antreiben, nämlich linksradikal versus Einheitsfront und die Stalinisierung schleichend ab 1925 abgeschlossen, etwa 1928, 29. Gehen wir dann rein in den ersten Teil, die Gründung der KPD 1919. Der Kommunismus fällt nicht vom Himmel, sondern der Kommunismus ist ein Kriegskind. Ein Kind des Ersten Weltkrieges oder, wie man damals sagte, des Großen Krieges, The Great War, weil man ja noch nichts ahnte davon, dass sich dieser Schrecken nochmal wiederholen würde in dem Zweiten Weltkrieg. Die KPD ist auch ein Kind der Sozialdemokratie, der großen geheimen Arbeiterpartei, die in Deutschland eigentlich die marxistische Musterpartei war für ganz Europa. Alle europäischen Sozialisten haben mehr oder weniger dieser deutschen Sozialdemokratie nachgeeifert, auch wenn es teilweise auch scharfe Kritik gab aus Frankreich und so weiter. Aber die Partei in Deutschland war die größte und galt auch als radikalste Partei. In der Muttersprache von Marx und Engels ihre Debatten führend auch als intellektuelles Zentrum des Marxismus in Europa. Umso größer war der Schreck 1914, als die Anführer dieser Partei 1914 sich für den Ersten Weltkrieg erklärten, der Finanzierung des Krieges im Reichstag zustimmen und als, wie sie im Ausland genannt worden, sogenannte Kaisersozialisten des Massenmorden 4 Jahre lang bis zum Schluss, eigentlich bis zum Oktober, November 1918 mitgetragen haben. Anhand dieser Spaltung zerbricht die große Einheit und die marxistische Idee, das Ideal eigentlich, dass die gesamte Arbeiterklasse vereint ist in einer Partei, einer Gewerkschaft und einer Bewegung, die irgendwann die Revolution machen wird, sondern das Ganze fetzt auseinander. Und es spaltet sich aber nicht, wie viele denken, an der Frage Reform versus Revolution, an der Frage rechts oder links, sondern es spaltet sich an der Frage Krieg und Frieden. Und zwar nicht 1918 oder 19, sondern schon 1917. Da gründet sich einige Monate vor der Russischen Revolution in Deutschland eine Partei, die heißt Unabhängige Sozialdemokratische Partei. Und die gibt sich ein Programm, das ist nicht kommunistisch, sondern das ist das alte sozialdemokratische Programm von 1891, das sogenannte Erfurter Programm, weil es in Erfurt in Thüringen beschlossen wurde. Moment. Am Anfang steht also gar nicht was eine kommunistische Erneuerung, sondern es steht im Grunde was Traditionelles und Back to the Roots Movement, wo man sagt, die Führung hat dem Krieg zugestimmt, hat damit die Ideale unserer Bewegung verraten. Wir spalten uns nicht ab, sondern wir gründen was Neues auf den alten Grundsätzen. Die KPD ist, als sie sich 1919 gründet, eine Abspaltung von der Abspaltung. Sie gründet sich nämlich aus der USPD raus, weil in dieser USPD sehr viele Gegensätze vereinigt sind. In der USPD sind Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg als äußerste Linke der Vorkriegssozialdemokratie. In der USPD sind aber auch Leute wie Rudolf Hilferding, Karl Kautsky, der das marxistische Zentrum, die Mitte der Sozialdemokratie repräsentieren, aber auch ausgesprochene Reformisten wie Eduard Bernstein, der große Gegner Luxemburgs, die eher auf dem rechten Flügel der Vorkriegssozialdemokratie stehen. Die bilden halt eine Gemengelage und deswegen ist diese USPD, die unabhängige Sozialdemokratie, auch ein Stück weit instabil, beziehungsweise kann in der Novemberrevolution nicht so den einheitlichen Kurs finden. Und aus diesem Grund entscheidet sich einer der Kreise innerhalb der USPD, die sogenannte Spartakusgruppe, 1918-19 zur Jahreswende einen eigenen Laden aufzumachen. Deswegen ist die KPD am Anfang auch eine kleine Partei. Sie hat ungefähr 77.000 Mitglieder, was heute noch größer ist als die Linkspartei heute. Damals galt das aber als Splitterpartei und so ein bisschen lächerlich, weil die Sozialdemokratie vor dem Krieg hatte eine 500.000 Mitglieder. Der Name Kommunismus, den man sich da gibt, entsteht auf einer Sitzung in diesen turbulenten Silvestertagen mitten in der Revolution und ist auch so ein Back-to-the-Roots-Move. Der bezieht sich auf das Kommunistische Manifest von 1848. Man will sozusagen zurück zu den ursprünglichen Ideen von Marx und Engels. Gleichzeitig macht man aber auch was total Neues. Denn in diesem Programm übernimmt man erstmals die Rätebewegung aus der Revolution ins Programm. Und das ist wirklich ein dickes Ding, denn die Rätebewegung in der Novemberrevolution, die aus Streikversammlungen entstehen, sind eigentlich eine ganz neue Art und Weise, Marxismus oder Sozialismus zu denken. Vor dem Großen Krieg, wenn man so Sachen gelesen hat von Karl Kautsky, der Chefideologe der Sozialdemokratie, sein Stichwort ist der Zukunftsstaat. Selbst wenn man Sachen von Lenin liest, ist der Staat da im Mittelpunkt der Revolutionstheorie, und eine Gesellschaft, die Planwirtschaft als Staatswirtschaft macht, ist eigentlich eine vollendete sozialistische Gesellschaft. Bei Lenin gibt es sogar Passagen, wo er dazu die Deutsche Post, also nicht die DHL, die Deutsche Post vor der Privatisierung, als die Briefe und Päckchen noch ankamen, zum Vorbild nimmt. Aber auch paradoxerweise die Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg, die immer wie jede Kriegswirtschaft planwirtschaftliche Elemente hat, wird ein Stück weit zum Vorbild. Die Räte schmeißen das Ganze um, indem sie ein radikal-demokratisches Gegenbild entwerfen, in dem entstehend aus Streikversammlungen in Deutschland und in Russland gleichermaßen, aber auch in Italien, Arbeiterversammlungen entstehen, Betriebe übernehmen und so eine Art Arbeiter-Selbstverwaltungssozialismus auf die Beine stellen. Die Leute tun das völlig fern von jeder Theorie. Das sind meistens Leute, die Marx und Engels gar nicht gelesen haben, die aber in Abwesenheit von einer geeinten Parteiführung und unter deren gleichzeitig total alle ihre Interessen missachtet werden, zur Selbsthilfe greifen und sozusagen aus der Not heraus die Versammlungsdemokratie neu erfinden. Diese Kombination von spontaner Räteherrschaft und dem Erbe von Planwirtschaft, wie sich der Vorkriegsmarxismus gedacht hat, ergibt was Neues. Und dieses Neue wird Kommunismus genannt. In Deutschland ist das Gründungsdokument von Rosa Luxemburg eine Broschüre, die heißt Was will der Spartakusbund? Da ist erstmals der Vorkriegsmarxismus mit den Räten kombiniert. In Russland sind es die April-Thesen von Lenin aus dem April 1917. Der Kommunismus entsteht also sozusagen im Ersten Weltkrieg zweimal. Er entsteht parallel in Russland und in Deutschland, ähnlich wie diese Rätebewegung eben auch parallel entsteht. Und in Italien und Österreich gibt es ähnliche Bewegungen, die ähnlich theoretisch verarbeitet werden. Es ist also sozusagen eine Erneuerung des Marxismus und eine Erneuerung der Sozialdemokratie, die da stattfindet. Man kann dementsprechend sagen, in dieser Gründungsphase, der Kommunismus ist keine autoritäre Bewegung. Er ist keine Bewegung, die von oben aus der Theorie heraus entsteht und den Leuten sagt, was sie tun sollen, sondern im Gegenteil. Er ist eine radikale demokratische Bewegung, so radikal, dass sie im Grunde kaum steuerbar ist, dass die Parteiengründungen sehr zerrissen und sehr chaotisch sind am Anfang, dass die Leute, die später bekannt werden als Gründer des Kommunismus, ihre Liebe, Not und Mühe haben, die Versammlungen zusammenzuhalten. Das ist alles andere als monolithisch, sondern ziemlich bunt. Und eben stark von unten her gedacht. Diese KPD ist in der Anfangsphase im Grunde eine Partei in der Novemberrevolution. Sie ist Teil der revolutionären Wirren, versucht sozusagen dort als Avantgarde irgendwie den bewusstesten oder linkesten, je nachdem, auch, wie man das betrachtet, Teil der Revolutionäre zu stellen. Hat aber deutlich weniger Einfluss als zum Beispiel die USPD, die fast 1 Million Mitglieder hat, ungefähr 900.000 Leute und, auch, und die SPD, die vielleicht nicht unbedingt Mitglieder größer ist, aber mehr Wähler hat als KPD und USPD zusammen im Jahr 1920. Die KPD muss sich am Anfang noch stark sortieren, es ist total unklar, wer dazugehört. Gegründet wird sie vom Spartakusbund und einer linksradikalen Gruppe, die in Neuschottland aktiv ist, diese sogenannten internationalen Kommunisten Deutschlands, die gehen zusammen. Eigentlich hätten sie auch gerne noch die revolutionären Gewerkschafter, die die Räte erfunden haben, den Richard Müller und die revolutionären Obleute dabei gehabt, aber denen ist dieses neue Gebilde viel zu bunt und anarchisch. Die lehnen das dankend ab und bleiben in der USPD. So geht es eben vielen radikalen Arbeitern, weshalb die KPD im ersten Jahr eine starke Minderheit ist. Was macht man in einer Minderheit und Kleinpartei als erstes? Man spaltet sich nochmal. Das geschieht auf dem Heidelberger Parteitag, als im Grunde der syndikalistische Teil der Partei rausgeworfen wird. Kommunismus und Anarchosyndikalismus gelten heute als Widersprüche, als Sachen, die einfach nicht zusammengehören. Aber sowohl in Deutschland als auch in der Russischen Revolution waren das Sachen, die total gut zusammengingen. Gerade im Begriff der Räte, Demokratie, Räte, Kommunismus, gab es da weder theoretisch noch praktisch große Bedenken. Und deswegen ist bei der Gründung der KPD zum Beispiel auch sowas wie die eigene Gewerkschaften aufmachen, was klassisch syndikalistisches Ding ist, der Wahlboykott auch klar, ich höre das Ding, wird einfach reingeschlossen von der Versammlung, obwohl der Luxemburg ständig dagegen redet, weil das irgendwie zu anarchistisch ist, aber wird halt überstimmt. Das sortiert sich erst mit dem Heidelberger Parteitag als eine eher marxistische Richtung, die syndikalistische Richtung schlicht und einfach rauswirft, auch eine relativ autoritäre Spaltung, eine der ersten Säuberungen, wenn man so will. Die nächste Spaltung läuft dann jedoch zugunsten der KPD, weil sich nämlich die große Partei, die USPD, spaltet, in deren Windschatten die KPD bisher herläuft. Diese unabhängige Sozialdemokratie hat sich zum Rätesystem bekannt, hat so einen Linksschwenk durchgemacht im Laufe des Jahres 1920, rückt also eigentlich näher ran an die KPD, aber sie zerbricht einerseits ein Stück weit an inneren Widersprüchen. Andererseits wird sie aus Moskau brutal gespalten. Die Bolschewiki machen nämlich eine neue Internationale auf und sagen, hier, die zweite Internationale, die hat den Krieg nicht verhindert, wir machen jetzt das neueste Ding, die dritte Internationale, und nennen sie die kommunistische Internationale, und nach dem Highlander-Prinzip, es kann nur eine geben, darf jedes Land nur eine kommunistische Mitgliedspartei haben. Und die muss natürlich eine richtige kommunistische Partei sein und nicht eine unabhängige sozialdemokratische Partei. Deswegen werden in Italien und Deutschland massiv Druck ausgeübt, dass sich sozusagen die Guten ins Tröpfchen, die Schlechten ins Töpfchen, diese Parteien spalten. Man nutzt dazu einen langen Katalog, die sogenannten 21 Bedingungen, wo sowas drinsteht, dass keine Zentristen in den Mitgliedsparteien drin sein sollen und so weiter. Die Strategie funktioniert, weil in der USPD genug Leute sind, die unbedingt in der Moskauer Internationale mitmachen wollen, während andere sagen, nee, auf gar keinen Fall, lassen wir uns so rumschubsen. Die Partei wird in der Mitte durchgespalten, 300.000 Leute gehen zur bleiben in der Partei und gehen 1922 zur SPD zurück, 300.000 Leute gehen zur KPD zurück, und die KPD ist damit erstmals eine Massenpartei. Das ist sehr cool. Vor der Ende 1920 passiert. Es schließt sich nämlich eine 300.000-Leute-Partei, eine 70.000-Leute-Partei an, aber das Sagen hat die kleinere Strömung, weil sie von Anfang an die radikalere war. Fußnote der ganzen Geschichte, ich hatte am Anfang gesagt, die USPD hatte 900.000 Mitglieder, dann wer gut mitgerechnet hat, 300.000 in die eine, 300.000 in die andere Richtung, wie das bei jeder Spaltung so ist, ein weiteres Drittel von 300.000 Leuten steigt frustriert aus der Politik aus oder ist zumindest nicht mehr in der Partei dabei. Nach diesem Hickhack, der hoffe ich auch im Vortrag nicht zu verwirrend ist, ich nehme da gerne Fragen nachher noch an, um da nochmal tiefer reinzugehen, nach diesem Hickhack hat sich das Parteienspektrum endlich sortiert, so wie man das aus seinem Schulwissen auch von der Weimarer Republik kennt. Es gibt die Sozialdemokratie und es gibt den Kommunismus auf der einen Seite, und das sind die Widersprüche, die ja auch im Kalten Krieg sozusagen in der Weltordnung dann später prägen sollten, Kommunismus und Sozialdemokratie. Warum ich das eben so lange ausführt habe, nur diese Sache war vorherbestimmt. Es hätte in Deutschland genauso gut ausgehen können, dass man eine starke USPD hat oder eine linkssozialdemokratische Partei und die KPD in Minderheit bleibt, wie andersrum. Also die Möglichkeiten waren sehr offen. Die erste Phase ist damit vorbei. KPD hat sich sortiert. KPD hat ihr anarchistisches Erbe hinter sich gelassen. Hat die USPD mehr oder weniger aufgesogen und ist erstmals eine Massenpartei geworden. Mit diesem Rückenwind versucht sie nun, alles nachzuholen, was in der chaotischen Anfangsphase nicht geklappt hat, nämlich die Revolution. Die Novemberrevolution Ende 1920 mit der Niederschlagung der Roten Ruhrarmee, das war das letzte Mal, dass es einen großen Aufstand gab mit dem Versuch, das Rätesystem einzuführen, Selbstverwaltung in Fabriken, diesmal in den Bergwerken in der Ruhrregion, als Reaktion auf den Kapp-Putsch, wo nämlich rechte Militär versuchen, die Demokratie zu beseitigen. Der Rechtsputsch wird durch den Generalstreik niedergeschlagen. Die Linke organisiert sich in einigen Gebieten sehr stark und auch militärisch, und insbesondere im Ruhrgebiet kommt es zu diesem Aufstand. Das ist der letzte spontane Aufstand in der Geschichte der Novemberrevolution. Alle anderen Aufstände danach haben einen anderen Charakter. Und als das vorbei ist, stabilisiert sich die Weimarer Republik. Das wissen wir jetzt. Die Zeitgenossen damals wussten das jedoch nicht. Also alle Kommunisten, die damals gerade endlich ihre Partei vereinigt hatten, waren Ende 1920 natürlich total heiß darauf, jetzt mit vereinter Kraft zuzuschlagen und hofften halt, dass man war in der festen Überzeugung, muss man sagen, dass die revolutionäre Phase noch nicht vorbei sei und dass das kapitalistische System abgewirtschaftet hat und dass sowas wie die Weimarer Verfassung bestenfalls eine Übergangsphase ist. Die KPD macht in dieser Phase zwei militärische Umsturzversuche. Einmal 1921 die Märzaktion, und die findet statt in Halle, Leipzig, Leuna, im mitteldeutschen Industrierevier. Und dann der Hamburger Aufstand, Nomen est omen, findet statt in Hamburg. Beide Aufstände sind militärisch geplant. Beide stützen sich auf eine gewisse Radikalisierung. Einmal eine lokale Radikalisierung in Mitteldeutschland 1921, dann 1923 eine durchaus landesweite Radikalisierung infolge der Hyperinflation. Also die Hyperinflation ist bekannt, das Geld war nichts mehr wert, die Wirtschaft lag in Trümmern und die KPD hat tatsächlich ziemlich viel Boden gewonnen, auch wenn in dieser Zeit keine Wahlen stattfanden und man das an Wahlergebnissen nicht so sah. Beide Umsturzversuche werden jedoch niedergeschlagen. Beide enden mit einem Parteiverbot oder mit einem massiven Mitgliederverlust. Die Partei ist geschwächt, ist diskreditiert, viele Leute verlassen die Partei, enttäuscht. 1924 führt es sogar dazu, dass die KPD mehrere Monate lang verboten ist. Ihre Mitgliedschaft ist von 300.000 auf am tiefsten Punkt auf 88.000 geschrumpft. Also sie ist wirklich so gerupft, dass sie im Grunde wieder die Sekte aus den Anfangstagen ist. Und ich führe das zurück, diese krasse Niederlage, nicht nur auf eine Enttäuschung, große Hoffnung, Revolution, dann klappt es nicht, sondern auch auf ein fundamentales Missverständnis in Bezug auf, was eine Revolution ist. Die Aufstände in der Revolution, in der Phase 1918 bis 1920, sind alles Aufstände, die spontan an der Basis entstehen, die meistens als Streiks entstehen, gar nicht als Aufstände geplant sind und militärisch werden oder bewaffnet werden, eher aus einer Defensive heraus, wenn konterrevolutionäre Truppen auf Arbeiter geschossen haben, dann finden spontane Bewaffnungen statt. Also Gewalt ist findet statt, muss man auch nicht beschönigen, aber hat interessanterweise einen stark defensiven Charakter und stark reagierenden Charakter. Die Rote Ruhr-Armee zeigt das relativ deutlich. Erst schlägt die Konterrevolution zu, da gibt es einen Rechtsputsch und dann ist die Erbitterung so groß, dass es eine linke Bewaffnung und eine linke Selbstverwaltungsbewegung gibt. Und die Rote Ruhr-Armee zeigt auch, erst kommt die Bewegung an der Straße, dann die KPD springt ganz spät drauf aus, ist sozusagen überrascht. Bei Märzaktion Hamburger Aufstand ist es genau andersrum. Der Aufstand ist zentral geplant, man orchestriert es, man beruft Versammlungen ein und beim Hamburger Aufstand hat man sogar sowjetische Militärhelfer, die Veteranen aus dem russischen Bürgerkrieg, die dann erklären, wie man halt so Aufstand und Bürgerkrieg macht. Und da sieht man total klar eine klassische Verwechslung von Politik und Militär. Also die Aufstände sind im Grunde militärische Operationen, die aber die Politik nicht mitnehmen. Klares Zeichen im Hamburger Aufstand, im Hamburger Aufstand ist gleichzeitig ein großer Hafenarbeiterstreik, aber während 300 Leute einen Aufstand machen, sind mehrere 10.000 streikende Hafenarbeiter, laufen nur nebenher, sympathisieren vielleicht mit dem Aufstand, greifen aber nicht zu den Waffen. Diese Verwechslung von Militär und Politik begleitet die Weimarer KPD in dieser Zeit und ist meiner Meinung nach fatal, ist auch ein missverstandener Leninismus, weil Lenin, der ja genau stirbt in dem Jahr, eben nicht diese Radikalität von oben vertreten hat, sondern sein Avantgarde-Konzept ist eher, dass man eine schon vorhandene Radikalität führen muss, dass man sie aber nicht erzeugen oder erzwingen kann. Und genau das versucht die KPD mit dieser linksradikalen Theorie, die sie in der Zeit Offensivtheorie nennt. Später wird das Ganze Ultralinks genannt. Diese Phase endet mit der Niederlage 1923, mit dem Parteiverbot 1924 und dann beginnt Nummer 3, dritte Phase, Stabilisierung und Stalinisierung. Beides sind Quellenbegriffe. Stalinisierung wird erst spät so genannt, aber Stabilisierung sagen die Zeitgenossen schon 1924. Sie meinen damit das Ende der Hyperinflation und die Währungsreform. Es gibt in Deutschland, werden die Nullen hinter dem Geld auf den Geldschein gestrichen. Es gibt eine neue Währung, man kann endlich wieder kaufen und verkaufen. Das Wirtschaftsleben kommt wieder in Gang und für einige Jahre stabilisiert sich die Ökonomie in der Weimarer Republik, aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Also die Lebensbedingungen der Arbeiter sind schlechter als vor 1914. Die Stabilisierung der Wirtschaft bedeutet auch für die KPD eine gewisse Stabilisierung. Sie versucht nicht nochmal weitere Aufstände anzuzetteln, sondern versucht erstmal ihre Parteistrukturen, die völlig gerupft sind, neu aufzubauen, die Kasse in Ordnung zu bringen, ihre Zeitungen wieder auf die Kette zu kriegen und eine stabile Mitgliedschaft aufzubauen. Allerdings der große Konflikt zwischen zwei Strömungen, nämlich die Ultralinke und die Einheitsfront. Ultralinke sind so ein bisschen eine Neuauflage dieser anfänglichen linksradikalen Version, also die Aufstandsfraktion, außer dass sie keinen Aufstand machen, weil das hat man jetzt ein für alle Mal gelernt, dass das vielleicht schwierig ist, sondern die Ultralinke ab 1924 zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie ihre Partei, die KPD, in strikter Gegnerschaft zur Sozialdemokratie positioniert, während die Einheitsfront-Leute auf taktische Bündnisse und Kooperationen immer offen sind, um die Linke als Ganzes sozusagen in der Weimarer zu stärken. Am Anfang sind die Einheitsfront-Leute in der Minderheit und die Ultralinken regieren. Das ist ein bisschen paradox, weil gerade ist das linksradikale Konzept doch mit dem Hamburger Aufstand so spektakulär vor die Wand gefahren. Aber wie das so oft ist, nicht das Ereignis zählt, sondern die Deutung. Und die Ultralinken denken sich eine gute Geschichte aus, dass nämlich die Partei Rechten in Hamburg den Kommunismus verraten haben, indem sie den eigentlich für ganz Deutschland geplanten Aufstand vorzeitig abgesagt haben. Und hätte man in ganz Deutschland gleichzeitig losgeschlagen, hätte man natürlich gewonnen. Dann hätten wir jetzt kommunistisches Deutschland. Und weil das so ist und ein Fakt ist, gewinnen halt die Ultralinken mit dieser Deutung von Geschichte, mit dem Mythos von Hamburg, gewinnen die parteiinternen Machtkämpfe und regieren 1924 bis 1926 die Partei durch. Sie positionieren die Partei in strikter Gegnerschaft zur SPD, sind halt erstmal total radikal und zeichnen sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie die Partei zum ersten Mal richtig säubern. Also es tut sich da jemand hervor, Organisationsleiter Werner Scholem, der diesen Ruf, den er Bolschewisierung der Partei nach dem Motto der Bolschewiki, macht und alle parteiinternen Gegner, alle Einheitsfront-Leute erstmal rauswirft, denen ihre Funktionen, ihre parteiinternen Jobs wegnimmt und so weiter. Gleichzeitig kriegen sie die Partei so ein bisschen wieder auf die Kette. Die Mitgliedsbeiträge werden wieder ordentlich kassiert, die Mitgliederzahlen steigen, die Zeitungen kommen wieder in Gang. Aber die Ultralinken stürzen über die Widersprüche ihrer eigenen Strategie bei den Wahlen zum Reichspräsidenten 1925, Friedrich Ebert, erster Reichspräsident, Sozialdemokrat, stirbt, es sind Neuwahlen fällig und die radikale Rechte holt halt Paul von Hindenburg, einen Antidemokraten, einen Monarchisten, halt aus der Mottenkiste und der hat mit rechten, kriegsverherrlichenden Parolen halt total viel Gewinn. Die SPD will einen Herrn Marx unterstützen, aber der hat mit Marxismus nur den Namen gemeint. Das ist nämlich ein katholischer Zentrumspolitiker. Die KPD weigert sich in diesem politischen Dilemma, wo sie zwischen Pest und Cholera so ein bisschen entscheiden muss. Zwei konservative Kandidaten oder ein Konservativer und ein Strammrechter stellt einen eigenen Kandidaten auf, nämlich Ernst Thälmann. Und kann in dieser Situation nicht richtig gewinnen. Thälmann kriegt zwar viele Stimmen, aber die Stimmen, die er kriegt, nehmen dem Konservativen so viel Luft weg, dass am Ende Hindenburg gewählt wird und Hindenburg ist der, der Hitler zum Kanzler ernennt. Das kann man 1925 noch nicht wissen, aber die Rechtswende der Weimarer Republik, die ist schon absehbar ab dem Tag, an dem nämlich ein Monarchist und Demokratieverächter zum Präsidenten gewählt wird. Und da zeigt sich das ultralinke Dilemma. Der strikte Abstand zur SPD, keine Wahlbündnisse, keine taktischen Bündnisse, nichts gemeinsam machen, geht halt radikal baden und führt dazu, dass die ganze Republik nach rechts rückt. Und an dem Punkt greift Moskau durch, zusammen mit den verbliebenen Einheitsfrontleuten und schmeißt eigentlich die ultralinke Führung raus. Also die werden abgewählt, in Versammlungen aus dem Amt gejagt. Und besonders eifrig ist ein ehemals Ultralinker, der alles mitgemacht hat in der ultralinken Phase, nämlich der Präsidentschaftskandidat Thälmann, der mit einem Schwenk zur Einheitsfrontlinie, der gleichzeitig ein Schwenk zur Stalinlinie ist, halt die ultralinke Phase beendet. Das ist am Anfang noch nicht sichtbar, obwohl Thälmann klar der Kandidat Stalins ist, aber was Stalinismus ist und wie schlimm das wird, weiß damals noch keiner. Insbesondere, weil die Partei nach der ultralinken Phase plötzlich sinnvollere Politik macht. Sie machen zum Beispiel eine Kampagne zur Fürstenenteignung. Das ist ein Volksentscheid. Sie nutzen also erstmals die Weimarer Verfassung, anstatt die immer im Bausch und Bogen immer nur schlecht zu finden und für reaktionär zu erklären, versuchen sie auf Grundlage dieser Verfassung radikal was rauszuholen, indem sie diesen Volksentscheid machen, dass die Fürsten, die zwar ihre Macht abgeben mussten und ihre Kronen nicht mehr haben, aber noch ihre ganzen Wälder, ihre ganzen Ländereien, ihre Schlösser und Reichtümer besitzen, dass die enteignet werden. Das ist eine total radikale Kampagne und gleichzeitig eine Kampagne, die auch viele, bis nicht nur Sozialdemokraten, sondern teils auch Liberale oder katholische Arbeiter unterstützen können, weil niemand das einsieht, dass Leute, die im Mittelalter mal andere Leute totgeschlagen und denen ihren Landbesitz abgenommen haben, diesen Landbesitz immer noch verwalten. Die Kampagne ist unglaublich erfolgreich. Die KPD kann die Sozialdemokratie zwingen, damit zu machen. Die SPD will das gar nicht, mit den Kommunisten zusammen Unterschriften sammeln. Das kann auch nicht zu nichts führen. Aber sie müssen es machen. Und die Fürstenenteignung findet nicht statt, aber nur deshalb nicht, weil in der Weimarer Republik die Hürden für Volksentscheide so extrem hoch sind, dass man eigentlich nicht gewinnen kann. Also man kann keinen Volksentscheid durchbringen unter den Bedingungen, die da aufgestellt sind. Dennoch habe ich diese Kampagne jetzt so lang und breit erklärt, weil die eigentlich so ein Musterbeispiel für Einheitsfrontpolitik ist, wo eine Forderung aufgestellt wird, die erstmal nicht direkt kommunistisch ist, aber doch kommunistisch genug, um die eigenen Leute mitzunehmen. Und eine radikale Erweiterung sozusagen dessen, was möglich wäre in der Weimarer Republik, eine radikale Demokratisierung. Und langfristig was geschafft hätte, was die Hindenburg-Wahl für die Rechten tut, nämlich das ganze Land, hätte der Fürstenentscheid oder ähnliche Kampagnen, wenn man diese Politik fortgeführt hätte, vielleicht noch mehr rauszuholen. Statt auf dieser Linie mitzumachen, kommt jedoch dann die nächste, vierte und letzte Periode, nämlich die Phase Klasse gegen Klasse. Klasse gegen Klasse ist so ein Schlagwort aus der Zeit, mit der die Rückkehr der ultralinken Politik gerechtfertigt ist. Also euch raucht sicher schon der Kopf zwischen diesem ganzen Hin und Her. Die Mitglieder der Partei haben es damals auch nicht alle verstanden. Ich kann es gerne bei den Fragen nochmal erzählen. Kurz gesagt, was passiert ist, dass unter dem Einfluss von Stalin die KPD alle Phrasen und alles Sektierertum, das man gerade überwunden hat, wieder einführt. Also die ganzen Sachen, Hauptfeind ist die Sozialdemokratie, keine Zusammenarbeit, auf gar keinen Fall. Kommunismus muss Kommunismus sein, Kommunismus ist da nur, wo Kommunismus draufsteht. Radikale Phrasen sind in jedem Fall besser als irgendeine Art von Realpolitik, bei der vielleicht für die Leute was rausspringt. Warum diese Politik? Die Politik wird in Moskau gemacht, damit Stalin seine Macht erweitern kann, indem er halt intern im russischen Fraktionskampf Leute loswerden kann. Und wenn er im russischen Fraktionskampf eine Linkspolitik machen muss, um Leute loszuwerden, dann muss diese Politik natürlich auch international ausgeweitet werden. Gleichzeitig ist es nützlich für die Thälmann-Führung, weil die sich ihre Macht 1925 bis 28 noch teilen musste mit alten Einheitsfrontleuten, die seit 1922 gesagt haben, Einheitsfront ist eine geile Sache und noch unabhängige Köpfe sind. Also die letzten Leute, die noch eigene Gedanken hatten, jemand wie Ernst Mayr, über den Florian Wilde eine schöne Biografie geschrieben hat, einer der Schöpfer der Einheitsfront, werden jetzt rausgeworfen und entmachtet. Und damit ist diese ultralinke Phase letztlich ein Schwenk, der keine politischen Gründe mehr hat. Also es gibt gar keine Basis mehr, die jetzt sagt, wir müssen Revolution machen aus sich heraus. Der Schwenk kommt nicht von unten, wie in der Zeit bis 1924, wo solche Kurswechsel oft Ausdruck auch von Stimmungen der Massen waren oder aus den Widersprüchen der Zeit zumindest kamen, sondern dieser Kursschwenk kommt von oben, um Leute loszuwerden, die ihren eigenen Kopf haben. Für die alten Ultralinken ist das fatal. Jemand wie Werner Schulen, der das Ultralinks erfunden hat, mehr oder weniger, der auch die Partei so autoritär zugerichtet hat, dass sie von oben nach unten funktioniert wird, wird quasi mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Es nehmen ihm die Stalinisten das Schwert aus der Hand und sagen Bolschewisierung und schmeißen ihn aus der Partei. Er verliert erst seinen Posten im Zentralkomitee und wird 1926 aus der Partei ausgeschlossen. Also das passiert schon. Das ist die erste Säuberung gegen die Linke und in der ultralinken Phase ist dann die Säuberung gegen die verbliebene Rechte. Dazu braucht man halt diesen Kurs. Das Ganze ist unter dem Namen Klasse gegen Klasse bekannt, im Englischen auch als Third Period, als dritte Periode des Weltkapitalismus. Das ist so ein bisschen der ideologische Anstrich dieser Zeit, aber eigentlich ganz kurz zusammengefasst, Moskauer Machtkämpfe über den KPD, man macht willkürlichen Denk, um Leute loszuwerden, selbsttätig denken können. Kennzeichen dieser Phase ist, wie gesagt, die Sozialdemokratie als Hauptfeind und die Idee wütet damit im eigenen Arbeitermilieu, weil man jetzt noch eine Vorfeldorganisation der Sozialdemokraten und Kommunisten sich begegnen, wie zum Beispiel Arbeitersportvereine, Arbeiterradfahrerbund und so weiter. Jeder einzelne dieser Vereine muss jetzt gespalten werden, damit es einen ordentlichen kommunistischen Arbeiterradfahrerverein gibt und einen ordentlichen sozialdemokratischen Arbeiterradfahrerverein. Das ist natürlich ein unglaublicher Sektierertum, kostet unglaublich Kraft, verliert, frustriert viele Leute und die Linke als Ganzes verliert. Kann man gar nicht anders sagen. Gleichzeitig kommen durch den Hauptfeind Sozialdemokratie ein total verzerrter Blick auf die Realität zustande, dass man nämlich den Aufstieg der NSDAP nicht mehr richtig sieht. Das führt halt zu fatalen Fehlentscheidungen wie 1931, als die KPD nochmal einen Volksentscheid unterstützt. Und das ist ein Volksentscheid zur Absetzung der sozialdemokratischen Regierung in Preußen, für den aber die Nazis Unterschriften sammeln. Die KPD in der roten Fahne steht erst, alles Unfug, Nazis machen was, wir sind dagegen. Dann kommt eine Anweisung aus Moskau, ein paar Tage später steht, Unterschriften sammeln gegen die Sozialdemokraten, die sind der Hauptfeind. Es gibt eine ähnliche Aktion im BVG-Streik 1932, als auch Nazis und Kommunisten diesen Streik unterstützen. Das wird auch oft benutzt für eine Extremismustheorie oder um eine Wesensgleichheit von Nazis und Kommunisten irgendwie zu konstruieren. Gerade da wird aber offensichtlich, es passt eigentlich relativ schief, weil das ist ein Streik inmitten der Weltwirtschaftskrise, wo den Beschäftigten der Berliner BVG, ist die Berliner Verkehrsgesellschaft, also U-Bahnfahrer, Straßenbahnfahrer und so weiter, denen soll der Lohn gekürzt werden in der Weltwirtschaftskrise, wo sowieso total viele arbeitslos sind und am Hungertuch nagen. Natürlich machen die einen Streik, das ist ein total gerechtfertigter Streik gegen Austeritäts- und Sparpolitik in der Weltwirtschaftskrise. Und die Kommunisten unterstützen dementsprechend diesen Streik auch zu Recht, können aber auch kaum verhindern, dass die Nazis da aufspringen und versuchen bei den Arbeitern, sich liebkind zu machen, den Streik auch zu unterstützen. Viel fataler ist meiner Meinung nach wirklich diese Unterschriftensammlung gegen die sozialdemokratische Regierung, wo man aus so einem Feindbild heraus tatsächlich eine gemeinsame Aktion mit Nazis macht. Gemeinsame Aktion gegen einen vermeintlichen gemeinsamen Feind bedeutet aber in keinem dieser Fälle, dass die KPD in irgendeiner Weise die Nazis aktiv unterstützt hätte oder mit denen ein Bündnis geschlossen hätte. Im Gegenteil, auf der Straße sind Nazis und Kommunisten erbitterte Feinde, stören gegenseitig Versammlungen und es gibt Tote und Verletzte in den Straßenkämpfen. Es gibt also keine wirklich gemeinsame Aktion, die Weimarer Republik zu Fall bringen soll, aktiv, sondern die Tragik des Ganzen besteht, dass durch die Stalinisierung der KPD die Einheitsfrontpolitik in dem Punkt abgemeldet ist, als man sie am allernötigsten braucht, nämlich da, wo eine Kraft auftaucht, die neu ist, die unbekannt ist, nämlich die faschistische Bewegung, die die Demokratie, aber eben auch die Arbeiterbewegung als Ganzes vernichten möchte. Das ist der tragische Schlusspunkt der Weimarer KPD. Sie ist eigentlich auf dem Höhepunkt ihrer Macht Ende der Anfang der 30er Jahre. Sie hat mehr Mitglieder als am Anfang. Sie hat eine Wählerschaft nach Millionen. Ihre Wahlergebnisse klacken in einigen Städten über die 30%-Marke. Sie ist erstmals an dem Punkt, wo sie tatsächlich die SPD in Teilen ablösen konnte, was sie immer wollte, als die Führerin der Arbeiterklasse. Und sie macht mit dieser Macht nicht nur nichts, sondern schlimmer als nichts, weil sie nutzt sie für Kämpfe im Grunde gegen die eigenen Leute, nämlich gegen eine andere Arbeiterpartei, mit der man in dieser Phase unbedingt hätte anders umgehen müssen. Warum tut sie das? Warum sind die Leute so doof? Fragt man sich immer als kluger Historiker, der hinterher drauf guckt. Das ist nur zu verstehen aus den Kämpfen der Zeit, weil nämlich die ultralinke Politik auch ein paar Sachargumente emotionaler Art für sich hatte. Denn die Sozialdemokratie war in dieser Zeit eine Regierungspartei, die hat nicht nur in Preußen die Regierung gestellt, sondern auch die Polizeipräsidenten. Und wenn dann zum Beispiel am 1. Mai 1929 Demonstrationen verboten werden, die KPD dennoch wilde Demos macht, die Berliner Polizei in die Menge schießt, es gibt ein Dutzend Tote, dann bestätigt sich natürlich für Leute, die so ein tragisches und chaotisches Event miterlebt haben, dass die Sozialdemokratie nicht reformfähig ist, dass man mit denen nicht reden kann, dass sie Teil des Staates ist und des Staatsapparates und als solches, als Teil des bürgerlichen Staates bekämpft werden muss und dass es eben nur eine Vertretung der Arbeiterklasse geben kann. Und das ist der Kommunismus, Klasse gegen Klasse, und das war's. Und dieser Dogmatismus, er hat gewisse Argumente in der Empirie, aber er führt eben tragischerweise dazu, dass nicht die KPD der SPD ersetzt, sondern dass beide Parteien 1933 gemeinsam untergehen. Damit will ich es beschließen und euch sie zu Wort kommen lassen, in hoffentlich noch einer kurzen Diskussion, die wir jetzt hinkriegen. Dann danke ich dir ganz herzlich, Ralf, für deine Ausführungen. Ist natürlich die seltsame Situation, wenn man den üblichen Applaus nicht hat. Aber genau, ich will die Diskussion eröffnen und würde genau kurz was sagen zum Ablauf. Ich habe mir das so vorgestellt, dass man das am geordnetsten vielleicht machen kann, dass wenn Leute sich zu Wort melden wollen und eine Frage stellen wollen, dass sie dann so ein Sternchen, wie ich das gerade gemacht habe, hier reinposten. Und dann würde ich die einzelnen Leute aufrufen, so dass das so ein bisschen geordnet halt passiert mit der Diskussion. Wenn ihr nicht ins Mikrofon sprechen wollt, es wird ja auch noch im Radio übertragen, dann könnt ihr gerne auch eure Frage in den Chat reinschreiben. Dann würde ich kurz vorlesen und quasi Ralf als Frage weiterreichen. Ich würde vielleicht einfach selber anfangen mit Zwei Fragen, die vielleicht so ein bisschen aneinander anschließen. Die erste Frage ist, kannst du was sagen zur sozialen Zusammensetzung der Führungsriege der KPD im Laufe dieser Zeit? Mir schweben so mehrere Sachen vor irgendwie, weil zum einen kann man sagen, mit Ruth Fischer und den Leuten, die du auch genannt hast, dass es eher Intellektuelle sind, die auch eher einen bürgerlichen Hintergrund haben. Auf der anderen Seite halt Ernst Thälmann, der ja tatsächlich aus der Hafenarbeiter- und Schiffsarbeiterschaft kommt. Genau, aber da ja die Frage ist, wie repräsentativ ist das vielleicht? Genau, wer ist es eigentlich, der die Partei beherrscht, wenn man so vielleicht zugespitzt? Also wer ist es, der die Partei beherrscht, die Intellektuellen oder die Arbeiter? Ist das die Frage? Oder? Also vielleicht gibt es sicher Grautöne, aber so zugespitzt ja. Ja, es ist... Es bleibt eine Arbeiterpartei in dem Sinne, als dass die Mehrheit der Mitglieder tatsächlich aus dem Arbeitermilieu kommt und die Mehrheit der Wähler auch. Also die Volkspartei ist zwar schon erfunden 1919, erstmals gibt es Parteien, die sagen, wir wollen halt die breite Mehrheit der Bevölkerung und so weiter repräsentieren, aber weder die SPD noch die KPD sagen, dass sie Volksparteien sind. An dem Punkt ist sogar die SPD erst 1959 und nicht 1919. Die KPD hat immer stark Intellektuelle angezogen. Sie hat sogar eine eigene Organisation, die Bund Proletarisch-Revolutionärer Schriftsteller heißt. Und viele von den Namen, die in der Reihe, die ihr macht, später eine Rolle spielen, fast keiner davon ist aus einem proletarischen Elternhaus, wie so Fischer, Franz Kempfert und so weiter, sind alles eher Intellektuelle, wenn nicht von Geburt an, dann doch zumindest von der Ausbildung. Gerade den Ultralinken hat man immer vorgeworfen, sie sind eigentlich keine richtigen Arbeiter, sondern alles eigentlich Akademiker, die die Arbeiter verführen. Thälmann war da immer besonders gut darin, sich während eines Vortrages den Schlips abzureißen und so eine proletarische Geste, das Hemd aufzumachen und da sein Publikum mitzunehmen. Das ist aber in gewisser Weise eine Scheindebatte zwischen Intellektuellen und Arbeitern, die schon damals krass missbraucht wurde, weil in den Ultralinken, wenn man sich genau anguckt, die Führung 1925 waren da zwar Leute wie Werner Scholem, dessen Vater Unternehmer war, als Abiturient zählte man damals schon als Intellektuelle, oder Karl Korsch, Arthur Rosenberg, der sogar Privatdozent war, aber eben auch 5 oder 6 revolutionäre Obleute aus der Novemberrevolution habe ich da gefunden beim Namen vergleichen. Also es gab auf jeden Fall eine Symbiose, selbst in der Führung von Arbeitern und Intellektuellen, gerade und zwar exakt in der Phase, der man es am schlimmsten nachsagt, dass sie intellektuell dominiert war. Und bei anderen Leuten wie Brandler oder so gibt es klar eine proletarische Herkunft. Ich würde sagen, die Milieufrage war gar nicht so entscheidend. Eher interessant ist, wie mit dieser Milieuherkunft halt gespielt wurde und damit Politik gemacht wurde. In der Phase teilweise eher zum Schlechteren, dass intellektuellen Feindlichkeit ein Mittel war, das in der Stalinisierung auch eingesetzt wurde, um Leute rauszukicken. Die Frage zielt auch so ein bisschen vielleicht dahin, in welcher Beziehung steht die KPD eigentlich zu den Klassenkämpfen, die ja nicht identisch sind mit sozusagen dem, was eine Partei beschließt und macht und versucht. Es gibt von Karl-Heinz Roth dieses Buch, die andere Arbeiterbewegung, und er vertritt ja da gerade so ein bisschen die These, was diese Kämpfe in Anfang der 20er Jahre betrifft, mitteldeutsche Märzkämpfe und so weiter, dass da sozusagen auch ein quasi neuer Arbeitertypus auftritt, der sozusagen der Produktion fremd gegenübersteht, auch eine migrantisch zusammengesetzte Arbeiterschaft, ungelernte Arbeiterinnen und Arbeiter, die halt eben deswegen auch zu radikaleren Mitteln greifen und genau, da kann man ja sagen, okay, KPD und KAPD greifen das auf, aber sozusagen inwiefern würdest du da sagen, genau, in welchem Verhältnis steht quasi die KPD zur wirklichen Bewegung, auch wieder zugespitzt? Ja, die KPD ist die wirkliche Bewegung, man kann das nicht trennen, jede Partei ist halt Teil von diesem politischen Kampf, auch die SPD ist eine wirkliche Bewegung in dieser Zeit. Die Frage ist nur, mit welchen Zielen? Mit welchen Strategien und auf welcher Basis. Das Buch von Roth ist total spannend, das habe ich gerne gelesen. Das ist aber von Anfang der 1970er Jahre und importiert halt den italienischen Operaismus nach Deutschland, der halt in Italien die Klassenkämpfe der beginnenden 1970er Jahre sich anschaut, wo in Italien eine Binnenmigration ist von eher bäuerlichen Schichten, die erstmals in die Fabrik kommen und dort krasse Rebellionen starten. Witzigerweise werden diese Rebellionen, das weiß man heute aber auch alle, nicht von den unorganisierten Arbeitern spontan gestartet, sondern von Leuten, die sich selbst eher als Marxisten-Leninisten sehen und einen total orthodoxen, autoritären Marxismus vertreten haben, aber der dann sozusagen dem Ganzen entglitten ist. Das auf Deutschland der 20er Jahre zu übertragen, ist ein Stück weit fruchtbar, als dass es tatsächlich in der Märzaktion 1921 diese Radikalisierung an der Basis gibt, die die KPD und die linksradikale KAPD, das ist Kommunistische Arbeiterpartei Deutschland, Partei Deutschland, ist nochmal eine Linksabspaltung, die die zusammen aufgreifen. Nur, ihr habt das in meinen Ausführungen schon gehört, bin ich da skeptisch in Bezug auf diese Aufstandsromantik und darüber hinaus auch auf die Massenarbeiterthese in dem Sinne, als dass, wenn die Masse nur alleine loslegt, dann wird alles gut. Sondern diese Aufstände, das Scheitern dieser Aufstände zeigt ja auch, dass eine Masse des Anfang der 20er Jahre zumindest halt diese Aufstände nicht ansatzweise die Basis hatten, um überregional irgendwas zu bewirken, was in den Jahren 1919, 1920 noch ganz anders war. Da gibt es halt diese Massenbewegung. Gleichzeitig gibt es halt die, das, was ich in der Partei immer als dialektisches Verhältnis sehen würde zwischen Führung und Basis, wo einerseits die Führung auch vorgeben muss, Ziele nennen muss, auf die sich dann im demokratischen Idealfall alle einigen und einen Willen bündeln muss, während die Masse oft genug eine Führung halt zurückrufen muss oder Impulse geben muss. Aber das ist ein Hin und Her. Und wenn dieses Hin und Her nicht stattfindet, entweder weil es keine Führung gibt und totales Chaos herrscht oder weil die Führung so autoritär ist wie in der KPD der 20er, dann funktioniert es halt nicht. Und ich habe manchmal den Verdacht, dass die operaistische Theorie eher diese Dialektik ganz klar zugunsten von Masse gleich gut, spontan gleich gut auflöst. Und das funktioniert im historischen Prozess definitiv nicht, weil die in der Novemberrevolution sieht man das ganz deutlich, dass die Kette von spontaner Aufstände und die mangelnde Koordination mit einer der zentralen Gründe war, warum in dieser Phase die Revolution am Ende niedergeschlagen werden konnte. Weil die Konterrevolution war zentralisiert, hat eine einheitliche Führung, die Revolution war halt spontan und hat halt verloren mit der Spontanität. Das ist aber nicht wirklich KPD-Geschichte, sondern mehr Vorgeschichte der KPD. Dann danke erstmal und ich sehe jetzt quasi im Chat einen User mit dem Namen U, also großes U, hat das erste Sternchen gesetzt. Genau, du kannst dein Mikrofon unmuten, links unten, und könntest dann die Frage stellen. Okay, nein, war ein Versehen. Genau, dann muss ich nochmal weiter scrollen. Es gab trotzdem noch weitere Sternchen. Und zwar hat Jakob eine Frage. Ah, hört man mich? Ja. Ja. Ja, okay, cool. Ja, genau, danke für den Vortrag. Ich wollte nochmal fragen, könntest du noch was zur Organisationsstruktur, zu intern der KPD sagen? Weil die USPD zum Beispiel hat sich ja gerade in Abgrenzung zur doch autoritär organisierten SPD halt so eine dezentrale Struktur gegeben. Und es gab ja in der Arbeiterbewegung, gerade also in der Linken bis Linksradikalen, halt auch so einen Drive, sozusagen die eigenen Strukturen sozusagen möglichst irgendwie so sozialistisch-demokratisch zu gestalten. War das von Anfang an in der KPD auch so? Und genau, da gab es dann noch große Ummodelungen bei der Bolschewisierung und sowas. Ja. Ja, kann ich gerne was zu sagen. Also die KPD hat am Anfang, genau wie die SPD, sich nach Wohnorten organisiert. Also man hatte Bezirke, die waren dann so Berlin-Brandenburg, und dann hatte man Unterbezirke, das waren dann einzelne Stadtteile von Berlin zum Beispiel, und dann hatte man Zellen, das waren dann Kieze und Wohnviertel. Und 1925 wurde das umgestellt auf eine Betriebsorganisierung. Also man meinte, eine richtige Arbeiterpartei muss nach Arbeitsplatz organisiert sein, nicht mehr nach Wohnort. Und das war der große Bruch mit der SPD eigentlich. Das war aber gleichzeitig auch ein Move innerhalb der Stalinisierung, um diese starken Wohnortgruppen zu zerschlagen und halt die Parteien neu zusammenzusetzen und zu verhindern, dass sich nochmal regionale Opposition bildet. Also das ist bisher, es gibt einen, der Behrens heißt der, der hat das untersucht, wo das nochmal sehr klar gemacht wird, dass die Wohnortorganisation hin zur Betriebsorganisation, der Wechsel eher eine Atomisierung der Mitgliedschaft und eine Vereinzelung bedeutet hat. Ansonsten war die KPD, also oberhalb dieser Bezirke und so weiter, sehr zentralistisch geführt. Es gab relativ klar Politbüro-Vorsitzende und die entscheiden und wurden aber vom Parteitag gewählt. Und bis 1925, 26 war diese Wahldemokratie auch noch intakt. Also man muss klar sagen, da, als da die Fetzen flogen zwischen Ultralinken und Einheitsfrontbefürwortern, gab es Massenversammlungen mit 500, 600 Leuten, wo die Sachen ausdiskutiert wurden. Und genau das hat es in den Jahren später nicht mehr gegeben. Also die Parteidemokratie wird dann halt mehr oder weniger flachgelegt. Dann gibt es im Chat die Frage von Swartheat48. Mich würde interessieren, inwieweit die Übernahme völkischen Vokabulars durch die KPD strategisch war, beispielsweise durch die Bezeichnung Thälmanns als Führer und stark gemacht und es wurden um Stimmen des deutschen Volkes gekämpft. Oder gab es dort tatsächlich auch eine ideologische Überschneidung mit Nationalsozialisten? Ja, es gab in der KPD nie eine ideologische Überschneidung mit Nationalsozialisten, weil beide aus einer ganz anderen Tradition kamen. Die KPD kam aus der Novemberrevolution, aus der Rätebewegung raus, startete radikal-demokratisch und endete autoritär. Die NSDAP fing autoritär an und endete autoritär, blieb autoritär die ganze Zeit. Und die NSDAP kam aus der Konterrevolution, aus dem Freikorps, genau aus den Leuten, Paramilitärarmee, die auf diese ganzen Arbeiteraufstände geschossen haben. Also Hakenkreuz und Stahlhelm war eins der Lieder der Marinebrigade Erhard. Und das war eine der wichtigsten Formationen, die eben also aus der alten Marine, aus dem alten kaiserlichen Heer sich zusammengetan haben in der Konterrevolution und deren Ideologie war von Anfang an völkisch. Das heißt, das deutsche Volk ist im Ersten Weltkrieg verraten worden. Wer hat den Verrat gemacht? Weil es ist nicht denkbar, dass das deutsche Volk von selber einen Krieg verliert, weil es ist ja das tollste deutsche Volk der Welt. Deswegen müssen das Äußere gewesen sein. Diese Äußeren waren Juden und Sozialisten. Und diese antisemitische Verschwörungstheorie wurde später auf die KPD übertragen. Also die KPD als Ganzes ist halt Mittelpunkt von antisemitischen Theorien immer gewesen, auch weil viele ihrer Führungspersönlichkeiten wie Ruth Fischer, Werner Schole, Paul Levy einen jüdischen Hintergrund hatten, natürlich nicht alle, aber doch einige. Deswegen ist die KPD im Großen und Ganzen eher ein Opfer von Antisemitismus, weil sie im Mittelpunkt dieser Verschwörungstheorien stand. Ideologische Überschneidungen gab es dann nicht. Es gibt aber eine Phase, wo die KPD aus taktischen Gründen versucht, mit einem rechten völkischen Vokabular zu kokettieren, um zwei Dinge zu erreichen, um die entstehenden Nazi-Bewegungen halt zu neutralisieren und zu verwirren und um vielleicht einen Teil dieser Nazis, die total radikal abgehen, zu sich rüberzuziehen. Beides geht total schief und funktioniert überhaupt nicht und die KPD nimmt schnell Abstand davon. Die Strategie ist interessanterweise auch in Moskau gestrickt von jemandem, der hieß Karl Bernadowitsch Radek, das war auch ein Deckname. Witzigerweise ist der Autor dieser Schlagetter-Strategie auch ein Jude gewesen, der sich das ausgedacht hat, als 1923 die Franzosen das Ruhrgebiet besetzen. Ganz Deutschland ist in einem total nationalistischen Furor, nationale Empörung. Es ist so, die Welt steht so weit Kopf, dass die Unternehmer zu Streiks aufrufen im Ruhrgebiet und die radikale Rechte mobilisiert gegen die Franzosen. Und das Ganze steigert sich nochmal, als die Franzosen Leute, die Kohlentransporte sabotieren, hinrichten lassen. Und in diesem Punkt, an diesem Zeitpunkt denkt sich der Radek in Moskau, die KPD soll sich da gefälligst mal einhaken und da mal auch so ein bisschen auf national machen, die Franzosen ein bisschen Imperialisten schimpfen und dann kann man vielleicht ein bisschen von dieser Radikalisierung, kann man vielleicht irgendwie ein bisschen Radikalisierung haben, ohne dass man diese Rechte hat. Also es ist so ein Versuch, da irgendwie sich eine Scheibe abzuschneiden Und man dachte lange, das wäre komplett die Linie der KPD und alle in der KPD haben das mitgemacht. Ich habe aber bei meinen Recherchen über Werner Scholem und Ruth Fischer herausgefunden, dass gerade die Ultralinke diesen linksnationalistischen Kurs total abgelehnt hat und total dagegen gewettert hat, dass aber vieles von dem, was sie dagegen gesagt haben, eigentlich in Archiven verloren gegangen ist, weil sie sich auch teils an die Parteidisziplin gehalten haben und die Kritik nur intern geäußert haben. Witzigerweise hat man da eine Konstellation, in der drei kommunistische Juden, nämlich Radek in Moskau, Scholem und Ruth Fischer als Juden, streiten darüber, wie man halt diesen entstehenden Faschisten begegnet. Und es ist also eine schwierige Gemengelage, die eigentlich eine taktische Debatte über Linkssein und Nationalismus ist und die in keiner Weise darauf verkürzt werden kann, dass es irgendwie die KPD linksantisemitisch oder linksvölkisch war, sondern die letztlich damit endete, dass der Schlageterkurs im Sommer 23 ausgedacht wurde und im Herbst 23 wieder vorbei war. Er wird nur sehr viel behandelt, weil es einerseits ein Skandal ist, dass die KPD überhaupt sich so weit erniedrigt hat, so einen Unsinn mitzumachen. Andererseits, weil es natürlich auch sehr gut in spätere Interpretationen passt von Totalitarismus-Theorie, die drauf rauslaufen. Linksextreme, Rechtsextreme, alles irgendwie das Gleiche. Und wenn man halt drei Monate in der Weimarer Geschichte hat, die das Schema bestätigen, dann spielen die halt eine große Rolle, wenn man die Theorie halt irgendwie bedienen und irgendwie stark machen will. Okay, ich habe jetzt im Chat noch drei Fragen gesehen. Ich würde zwei davon zusammenfassen. Da war eine Frage, was für Positionen aus der deutschen Linken, ich gehe mal davon aus, dass es sozusagen auch genau um diesen Teil der Geschichte geht, wären heute noch in der Politik möglich und sinnvoll? Und weiter oben hatte auch noch jemand gefragt, was vielleicht ja auch so ein bisschen in die Richtung zielt, wo du, Ralf, heute organisiert bist oder ob du es bist. Ja, ich finde, so politische Bekenntnisse gehören nicht unbedingt in den Vortrag, weil man dann schnell bei einem politischen Schlagabtausch landet. Ich sage aber gerne was zu meiner politischen Praxis heute. Ich bin Gründungsmitglied vom Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen. Da hört man vielleicht ein bisschen das Interesse durch an dem, was ich über den Fürstenvolksentscheid gesagt habe, der ja auch eine Bodenreform durch Vergesellschaftung ging. Ich finde, das ist eines der interessantesten Projekte. Und kann mittlerweile auch historisch die Erfahrung nachvollziehen, dass man wenn man konkreten Vorschlag macht, auch mit was durchaus Radikalem eine Anhängerschaft gewinnen kann, die, wenn man in einer Sachfrage was Vernünftiges zu sagen hat, über die ohnehin schon Überzeugten hinausgeht. Ansonsten, was kann man von der KPD heute noch abschreiben? Ich glaube, dass das insofern schwierig ist, als dass man dann genau gucken muss, in welcher Phase was passiert. Also es ist halt eine Globalfrage, da müsste man halt genau gucken. Beim Verhältnis zum Nationalismus zum Beispiel kann man halt auch aus den Fehlern am meisten lernen. Also man kann nicht aus dem rechten Radikalisierung eine Scheibe abschneiden. Das kann man heute lernen, macht man nicht mehr. Man kann, selbst wenn man meint, es gibt eine rechte Hegemonie in der Bevölkerung, redet man der nicht nach dem Mund. Das ist die Lehre aus diesem Schlageterkurs. Und an anderen konkreten Ereignissen lassen sich auch Sachen formulieren. Aber ich bin immer gegen den Traditionsverständnis, dass halt zum Beispiel das Programm des Spartakusbundes oder das Programm der IWW oder irgendeiner anderen linken Organisation in die Gegenwart verlängert, weil das muss notwendig scheitern, weil die Gegenwart ist halt die Gegenwart und nicht die Geschichte. Wer politisch in die Zukunft gucken möchte, der muss halt nicht einen Historiker fragen, sondern er muss eine Lageanalyse der Gegenwart machen. Dann hat Green Island im Chat gefragt, wie hoch war denn der Frauenanteil in der KPD während der Weimarer Republik und wie feministisch waren sie? Ja, feministisch ist ein Wort aus der zweiten Welle der Frauenbewegung, also nach 68. Feminismus von femina, lateinisch die Frau, stellt eben den Geschlechterkonflikt in den Mittelpunkt und danach kommt der Klassenkonflikt. In der KPD war es eher umgekehrt oder bestenfalls gleichwertig. Die KPD war frauenpolitisch wenn man alle Weimarer Parteien durchguckt, die radikalste Partei. Die einzige, die radikal gefordert hat, Gleichheit von Mann und Frau, die keiner da keine Abstriche im Programm oder irgendwas hatte. Die KPD war auch die erste und einzige Partei in der Weimarer Republik, die eine Frau als Vorsitzende hatte, nämlich Ruth Fischer in der ultralinken Phase. Gleichzeitig war die Partei natürlich auch in weiten Teilen trotzdem noch ein Männerbund. Also wenn man so Organisationen sieht, wie die, mit der Thälmann bekannt geworden ist, der Rote Frontkämpferbund, da ist trieft das Soldatische und das Männliche raus. Das ist halt das Paramilitär der KPD gewesen, unbewaffnet, aber so mit Uniform für Aufmärsche. Das hatten damals alle Parteien, da muss man halt gucken. Die SPD hatte auch so einen Verein, der hieß Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Aber da an diesen Punkten, in diesem Roten Frontkämpferbund, wollten dann auch Frauen mitmachen. Das fanden die Männer scheiße und dann mussten die Frauen einen eigenen Roten Frauen- und Mädchenbund gründen. Was aber dann wiederum eine politische Sozialisierungsinstanz war für viele Frauen, die sich da radikalisiert haben. Also letztlich kann man nicht sagen, die KPD war gar nicht feministisch und männerbündisch, obwohl das in vielen Büchern tatsächlich genauso drinsteht, ist total Quatsch. Man kann aber auch nicht sagen, die KPD war super geiles frauenpolitisches Programm und einfach perfekt, weil damit bleibt man nur auf der Programmebene und guckt nicht auf die Realität. Das Interessante ist immer, wenn man Programmebene und die soziale Realität in so einer Partei guckt, vergleicht und guckt, welche Dynamik da hat. Und da würde ich sagen, das radikale frauenpolitische Programm der KPD hat es Frauen ermöglicht, darin Sachen einzufordern und darauf aufbauend Debatten zu führen, obwohl die Alltagsrealität der KPD eher von traditionellen Geschlechterrollen geprägt war. Aber es war in dieser Traditionalität eine Dynamik angelegt, die das gesprengt hat und die beruhte eben auf prominenten Vorbildern, wie auch Rosa Luxemburg oder Clara Zetkin, ja, um noch zwei andere zu nennen, beruhte auf dem radikalen Programm und beruhte auf dem Zeitgeist der 20er Jahre, in dem allgemein Frauenbewegung sehr, sehr stark war und auch Sachen durchsetzen konnte. Und das hat zurückgewirkt auf die KPD. Es gibt eine Frage im Chat, die noch mehr zurückgeht zu den Ursprüngen der KPD. Und die Frage lautet, wie sah die Vorbereitung des Gründungsparteitages der KPD detailliert aus? Die Rede war von der USPD und Spartakus plus den internationalen Kommunisten. Wie oder was haben Sie konkret getan? Also die Vorbereitung vom Parteitag oder was? Naja, für den Parteitag wählt man Delegierte nach einem bestimmten Schlüssel, meistens ein Delegierter pro 1000 Leute. Mitglieder waren in der Rätebewegung der übliche Schlüssel und dann machen die Konferenzen und müssen sich auf irgendwas einigen. Oder wie ist es gemeint? Also so rein technisch, eher die Frage, wen man eingeladen hatte. War Spartakus eingeladen? Internationalen Kommunisten Deutschland, also die norddeutschen Radikalen und die revolutionären Obleute, also der Kern der Rätebewegung. Die Obleute waren so wichtig, dass man den Parteitag extra für die unterbrochen hat und versucht hat, die zu überreden, mitzumachen. Die haben sich aber am Ende geweigert. Und dann ist das Ganze halt so losgegangen. Redaktion Quergelesen hat einen Kommentar und ich sehe, dass die Redaktion Quergelesen auch noch tippt. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht auch einfach zu Wort melden möchtest. Sonst würde ich diese Frage auch mit einer anderen noch zusammenfassen, die ich auch im Chat sehe. Und genau, es kann ja dann auch trotzdem gerne auch noch ergänzt werden. Genau, es gibt noch zwei Fragen. Einmal fragt Mario, für mich hörte es sich letztlich so an, als wäre das Scheitern der KPD vor allem gegenüber dem Nationalsozialismus im historischen Kontext unausweichlich. Oder genau, vielleicht erstmal die Frage und die andere ist dann, glaube ich, die geht nochmal zurück zum Schlagitterkurs. Vielleicht erstmal das und dann gucken wir das Schritt für Schritt. Ja, unausweichlich ist nichts in der Geschichte. Geschichte ist offen. Also wir wissen heute nicht, wie die Corona-Krise ausgeht. Wir wissen heute nicht, wann wir wieder auf die Straße gehen. Es ist ein umkämpftes Ding. Die einen wollen Vorsicht, die anderen wollen wieder ihre Läden öffnen. Und die einen sagen Gesundheit, die anderen sagen die Wirtschaft. Und insofern ist es auch ein Klassenkampf von dem, was gerade passiert. Was wichtiger ist, und es wird auch danach ein Klassenkampf sein, ob das Gesundheitssystem so ausfinanziert wird, dass es krisensicher ist, oder ob man weiter sagt, naja, das kann auch, können auch die Privaten leisten, das geht den Staat nichts an. Und dementsprechend war, genau wie offen heute ist und keiner weiß, was, wie wir am Ende hier rausgehen werden aus dem Homeoffice, wusste auch 1923 keiner, wie es ausgehen würde. Und bis 1932 wusste man jetzt auch nicht. Die Nazis waren stark, aber die hatten nie eine Mehrheit bei Wahlen. Bis zuletzt nicht. Die brauchten Koalitionspartner, damit Hitler überhaupt irgendwie Kanzler werden kann. Was eine Tendenz war in der KPD, die ungut war, war die Tendenz, Streitigkeiten immer in Moskau schlichten zu lassen. Also der zunehmende Verlust von Selbstbewusstsein und der Verlust der eigenen revolutionären Tradition aus der Novemberrevolution, indem man nämlich Luxemburg zugunsten von Lenin entsorgt hat. Und das passierte schon in dieser Bolschewisierung. Und damit hatte man überhaupt gar nicht mehr die Definitionsmacht über das eigene Erbe und gar nicht mehr konnte man seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Vergangenheit gar nicht mehr richtig deuten, sondern hatte immer nur diesen Minderwertigkeitskomplex, die anderen haben die Revolution gemacht, wir haben es nicht hingekriegt. Dabei hatte man ja eine Revolution immerhin gemacht, wenn auch am Ende nur in Anführungsstrichen eine demokratische Revolution, keine sozialistische. Aber das war eine gewaltige Leistung 1918, das kann man 100 Jahre später nicht anders sagen. Und wenn es dann eine Tendenz gab, dann ist diese Tendenz halt Entscheidungen abzugeben und sich einem revolutionären Mythos zu beugen, anstatt aus eigener Kraft und mit eigenem Mut auch Fehler zu machen, versuchen die eigene Lage um sich herum zu analysieren und zu überlegen, wie man dieser Lage am besten als Linke sprechfähig ist. Und als die Linke das aufgegeben hat, oder als die KPD das aufgegeben hat, da war sie tatsächlich nicht mehr zu retten. Das war aber eher am Endpunkt der Stalinisierung. Und an dem Punkt, wo die letzten selbstständig denkenden Leute rausgeflogen sind und nicht schon am Anfang der 20. Okay, dann komme ich zu den Kommentaren von Redaktion Quergelesen. Redaktion Quergelesen findet die Darstellung zum Schlaggitterkurs beschönigend. Angesichts des Programms der KPD von 1930 zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes und ergänzt dann die Idee der proletarischen Nation Deutschland und Sowjetunion als vom Imperialismus unterdrückte, drückte schon einen sehr klaren Willen zur Querfront aus. Ja, das wird oft angeführt, aber das ist ein Programm zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes, wo eigentlich genau dasselbe versucht wird. Man versucht bei den Rechten diskursiv was zu klauen, bereitet das auf und versucht auf einer Welle zu schwimmen und geht damit baden, weil die Wähler in einer rechten Mobilisierung natürlich das Original wählen und nicht die linksnationalistische Kopie. Und das ist dann natürlich, kann man dann eine Glaubensfrage draus machen und sagen, okay, es gibt zweimal eine Rechtsmobilisierung in der Weimarer Republik, beide Male macht die KPD den Fehler, zu versuchen, bei den Rechten eine Scheibe abzuschneiden. Und man sagt dann, das ist eine Essenz oder eine Wesens- oder Charakterfrage der KPD. Ich würde aber nicht die KPD von diesen zwei Malen, wo sie einen nationalbolschewistischen Kurs fährt, den man auch nicht beschönigen kann und nicht sagen kann, der ist nicht da. Natürlich ist er da. Da gibt es ja die Dokumente, kann man lesen, dass der da ist. Aber was ist das, was ist der Kern der KPD? Der Kern der KPD sind nicht diese zwei Phasen, sondern das sind Phasen, wo sie definitiv bei anderen Parteien Sachen rausnimmt und versucht, die irgendwie reinzuquetschen in ihr Schema. Und das sind Phasen, die beide auch auf Moskauer Druck zustande kommen, die eben nicht halt eine Lageanalyse, wie ich eben versucht habe, es zu leisten, dass man eine Analyse macht, warum gibt es eine sind die Rechten anschlussfähig und wie kann man diese Themen von links verarbeiten, sondern man redet den Rechten nach dem Mund und diese Anweisung, das zu tun, kommt halt auch noch von außen. Von daher kann ich eigentlich nicht viel dabei finden, dass es das wäre die Essenz der KPD im Sinne von einem linken Nationalismus oder linken Antisemitismus, der da immer schon eingebaut war, weil die Geschichte und die Empirie dagegen spricht. Die Geschichte und die Empirie sprechen dafür, dass die KPD ein radikal demokratisches Projekt war, was am Anfang zum Beispiel auch viele jüdische Leute angezogen hat, die bis zuletzt dabei geblieben sind, wie Hans Lippen zum Beispiel, der Assistent von Thälmann, juristische Berater der KPD. Querfront dagegen sagt, die KPD hatte von Anfang an Bock drauf, mit den Nazis gemeinsame Sache zu machen. Nein. Bei Stalin ist es anders. Also den Hitler-Stalin-Pakt, die sowjetische Führung hatte definitiv aus außenpolitischen Motiven ein Interesse an einen Pakt mit Hitler und ist diesen Pakt auch eingegangen. Aber die KPD war ein Opfer von diesem Pakt. Der führte nämlich dazu, dass deutsche Kommunisten aus dem sowjetischen Exil ausgeliefert wurden an die Gestapo. Also hier ist die Realität auch wieder differenzierter zu sehen. Und das Problem ist meiner Meinung nach, wenn man halt taktische Sachen und programmatische oder ideengeschichtliche Sachen nicht auseinanderhält. Wenn man die KPD rein ideengeschichtlich angeht, versteht man viele Sachen nicht, warum die das so machen. Dann kommt man entweder zu dem Schluss, die KPD war irgendwie auch Nazis, was die Totalitarismus-Theorie sagt, oder man kommt zu dem dogmatischen Schluss, die KPD war rein und unbefleckt und hat immer alles richtig gemacht. Und das funktioniert aber nicht. Beides funktioniert nicht. Man kann nur gucken, wie sich so eine Idee unter historischen Umständen konkret verhält. Ich würde vielleicht einfach da nochmal nachfragen, weil wenn du den radikaldemokratischen Anspruch der KPD dagegen hochhältst, dann kann man ja aber gerade sehen, dass sozusagen am Endpunkt der Entwicklung mit Ernst Thälmann genau solche Programme ja dann prominent sind. Und es gibt halt diese Reden von Ernst Thälmann im Reichstag, wo er halt sozusagen gegen die Nazis sagt, die nationale und die soziale Befreiung, die werden wir halt machen. Und ja, aber woran kann man bei solchen Äußerungen dann sehen, dass sie nur strategisch sind und nicht sozusagen ernst gemeint sind? Ja, was bedeutet nationale Befreiung in der Zeit? Also was bedeutet das? Das ist die Zeit, in der die KPD als einzige Partei auch mit der Ligue gegen den Imperialismus im Zusammenhang auch mit anderen kommunistischen Parteien was gegen die Rassentrennung in den USA macht, indem in Deutschland das Zentrum ist von allen Aktivitäten gegen halt die Aufteilung des afrikanischen Kontinents, gegen den französischen und den britischen Kolonialismus. Und vieles von dem, was die Leute da machen, gilt auch als nationale Befreiung. Also dieser ganze Anti-Imperialismus hat in Deutschland den Geruch, ein einziger faschistisches Knäuel zu sein, der ist aber hoch widersprüchlich. Also es ist schrägerweise so, dass in der hochstalinistischen Phase der KPD die Debatten gleichzeitig über Antikolonialität und Antirassismus so modern sind, dass man sie heute wirklich nochmal nachlesen müsste. Und man kann das nicht in einem gut-böse-Schema gleichsetzen, nach dem Motto, KPD macht alles richtig in der Phase, sie ist gleichzeitig stalinisiert und autoritär und gleichzeitig total antirassistisch. Und schrägerweise ist aber Teile von diesem klassischen Anti-Imperialismus halt haben einen Nationsbegriff, der nicht faschistisch ist, aber auch eben nicht internationalistisch ist. Und das ist halt eine Gemengelage, mit der muss man sich konkret auseinandersetzen. Und da ist die KPD definitiv nicht antinational und das ist eben auch ein Zeichen ihrer Schwäche in der Phase, weil ihr Internationalismus hauptsächlich daraus besteht, dass man Moskauer Anweisungen befolgt. Aber eher würde ich, wenn man zuspitzt, würde ich sagen, zu wenig nationale Befreiung, weil sie ja KPD in Deutschland gar nicht mehr authentisch die Interessen von der deutschen Arbeiterklasse vertreten kann. Ich würde gar nicht behaupten, diese Interessen der deutschen Arbeiterklasse sind unterschiedlich wie von der französischen, die sind sehr ähnlich und identisch, aber es gibt doch unterschiedliche Kulturen. Aber die kann die KPD gar nicht artikulieren, die kann sich gar nicht fragen, was denn das bedeuten würde, weil sie eben so von außen dominiert ist. Und man darf sich nicht von diesen Begriffen so verwirren lassen aus heutiger Sicht, aus einer oder von der Sprache, weil historisch in der Quelle sieht es ganz anders aus. Auch zum Beispiel, wenn Thälmann als Führer bezeichnet wird. Also es war eine neutrale Bezeichnung. Erst später wurde das zu einer faschistischen Bezeichnung, der Führer, der Hitler. Vorher nannte man alle Führungspersönlichkeiten oder leitenden Kader in der Arbeiterbewegung irgendwie Führer. Punkt. Und das wurde erst, als der Faschismus das kanonisiert hat, wurde das sozusagen so ein No-Go-Wort von einer eher neutraleren Bezeichnung. Ich würde vielleicht so langsam auch sozusagen die letzte Fragerunde einläuten. Ich sehe hier gerade noch eine Frage und wenn es noch dringende Fragen gibt, dann genau sozusagen stellt die demnächst. Genau, aber erstmal an Andrea Höhn stellt die Frage, danke für den Vortrag erstmal. Kannst du noch was zur KPD-Opposition, also KPDO sagen, Brandler etc.? Ja, das ist, ich hatte den Heinrich Brandler schon erwähnt. Heinrich Brandler ist derjenige, der abtreten musste 1923 nach dem Debakel vom Hamburger Aufstand, den die Ultralinken mehr oder weniger rausgemobbt haben aus der Partei, indem sie ihn für verantwortlich erklärt haben für die Niederlage, obwohl er das eigentlich klug getan hat, als er den Aufstand abgesagt hat. Die haben einen eigenen Laden gegründet, nämlich die KPDO, KPD-Opposition, und waren halt die Einheitsfront, Leute, die lange das versucht haben, irgendwie zu vertreten. Und waren aber ganz, ganz tragisch, weil sie natürlich weil sie gegen den offiziellen Kommunismus am Ende nicht ankamen. Also die hatten die klügere Politik, die besseren Analysen, die Zeitschrift, die weniger dogmatisch war. Aber sie hatten nicht die Leute und in der Phase, in der Kommunismus schon so gleichgesetzt war mit Lenin, mit Moskau, mit russischer Revolution und so wenig mehr zu tun hatte mit dem, was eigentlich in der Novemberrevolution da gewachsen ist, konnten die halt wenig ausrichten als Stimmen der Vernunft gegen halt die Sozialfaschismus-Theorie, also die ultralinke Theorie davon, dass die Sozialdemokraten irgendwie auch Faschisten sind und man sie deswegen bekämpfen muss. Dann würde ich vielleicht abschließend eine Frage stellen, genau, wo man sozusagen weiterlesen kann oder diese Diskussionen sozusagen weiter anreichen kann. Vielleicht kannst du sagen, was wäre ein gutes Überblickswerk zur Geschichte der KPD und dann, was ist eine Literaturempfehlung auch zum Beispiel zum Schlageter-Kurs, der ja eben auch für Diskussionen gesorgt hat? Ich habe zum Schlageter-Kurs, ich muss mal einmal erklären, wer dieser Schlageter war. Das war halt ein deutscher Faschist, der von den Franzosen hingerichtet wurde, weil er Kohlenzüge sabotiert hat. Und der wurde dann zum Mythos halt hochstilisiert. Und zu dem Kurs habe ich mal einen Aufsatz geschrieben, der da mit einigen Gewissheiten bricht, meiner Meinung nach, der in der Zeitschrift Sozialgeschichte online erschienen ist. Der hieß Der Sommer des Nationalbolschewismus. Ich gebe das mal in den Chat ein. Sozialgeschichte online. Das kann man googeln und dann findet man als PDF frei zugänglich und dann könnt ihr euch eine Meinung bilden, ob das überzeugend ist oder ob ihr das für Quatsch haltet. Weil das ist wirklich eine Kontroverse, wo ich mal versucht habe, dagegen den Strich zu schreiben. Forschungsstand zur KPD, ist immer noch ein schönes Buch, wenn man was lesen will, ist von Ossip K. Flechtheim. Das ist ein ganz Klassiker von 1948, die KPD in der Weimarer Republik. Die Liniengeschichte etwas länger ist von Hermann Weber, die Stalin, die Wandlung des Weimarer Kommunismus von 1969. Das ist auch immer noch ein Standardwerk, obwohl es auch 50 Jahre alt ist. Zu dem, was ich gesagt habe, oder wenn man nachlesen will, kann ich natürlich auch die Sachen, wo ich mitgearbeitet habe, empfehlen. Einerseits diesen Band Weimar Communism as Mass Movement, den habe ich mit dem Kollegen Norman Laporte zusammen gemacht und der ist von 2017 und ist eigentlich so eine Art Fähnlein-Fieselschweif zu neueren Debatten zur KPD-Forschung, wo wir alle Kollegen, die da in den letzten 10, 15 Jahren was zu geschrieben haben, mal gebeten haben, was zu machen. Leider gibt es das nicht auf Deutsch. Das war auch so ein bisschen ein Projekt, um die deutschsprachige historische Kommunismusforschung international bekannter zu machen. Wer über die Ultralinke mehr wissen will, dem kann ich das Ding hier empfehlen. Ralf Roger, Werner Schulen, eine politische Biografie. Das dröselt insbesondere nochmal diese Zeit 24 bis 28 auf, aus einer speziellen Perspektive, nämlich aus der vom Organisationsleiter der KPD, also dem Chef des Apparates, Werner Scholem, auch ein jüdischer Kommunist, der in der Novemberrevolution zur KPD gestoßen ist, eine ganz interessante Figur, die auch lange unterschätzt wurde. Ja, ich denke, damit haben wir einige Titel schon mehr, als man lesen kann. Es sind ja dann doch insgesamt mal 4 Bücher, die es schon 1000 Seiten. Damit kommt ihr durch die Ausgangssperre durch, glaube ich.